Erster Jesus ging in viele Städte und Dörfer. Er erzählte von Gottes Reich. Die 12 Jünger waren bei ihm. Zweiter auch einige Frauen waren dabei. Jesus hatte sie von bösen Geistern und Krankheiten geheilt. Maria Magdalena war eine von ihnen. Sie hatte früher 7 Dämonen. Dritte Johanna war auch dabei. Sie war die Frau von Schuza. Schuza arbeitete für Herodes. Susanna war auch da. Viele andere Frauen halfen Jesus und den Jüngern mit ihrem Geld. Vierter, viele Menschen kamen zu Jesus. Sie kamen aus allen Städten. Jesus erzählte ihnen eine Geschichte. Fünfter, ein Mann ging aufs Feld, um Samen zu säen. Ein Teil des Samens fiel auf den Weg. Die Leute traten darauf. Die Vögel kamen und fraßen ihn auf. Sechster, ein anderer Teil fiel auf Felsen. Der Samen konnte nicht gut wachsen, weil es keinen Regen gab. Er verdorrte. Siebter, ein anderer Teil fiel zwischen Dornen. Die Dornen wuchsen und erstickten den Samen. Achter, ein anderer Teil fiel auf gute Erde. Der Samen wuchs gut und brachte viel Frucht. Jesus sagte, wer Ohren hat, soll zuhören. Neunter, die Jünger fragten Jesus, was bedeutet diese Geschichte? Zehnter, Jesus sagte, ich erkläre euch die Geheimnisse von Gottes Reich. Aber den anderen Leuten erzähle ich Geschichten. Sie sollen sehen, aber nichts verstehen. Sie sollen hören, aber nichts verstehen. Elfter, Jesus sagte, die Geschichte bedeutet, der Samen ist Gottes Wort. Zwölfter, der Samen, der auf den Weg fiel, sind die Menschen, die Gottes Wort hören. Aber der Teufel kommt und nimmt das Wort weg. So können sie nicht glauben und gerettet werden. 13. Der Samen, der auf den Felsen fiel, sind die Menschen, die das Wort hören und sich freuen. Aber sie glauben nicht richtig. Wenn es schwierig wird, hören sie auf zu glauben. 14. Der Samen, der zwischen die Dornen fiel, sind die Menschen, die das Wort hören. Aber sie machen sich Sorgen um Geld und andere Dinge. Sie vergessen Gottes Wort. 15. Der Samen, der auf die gute Erde fiel, sind die Menschen, die das Wort hören und es gut finden. Sie behalten das Wort in ihrem Herzen und tun, was Gott will. 16. Niemand zündet eine Lampe an und stellt sie unter einen Topf oder unter das Bett. Man stellt sie auf einen Tisch, damit alle das Licht sehen können. 17. Alles, was versteckt ist, wird einmal sichtbar. Alles, was geheim ist, wird einmal bekannt. 18. Passt gut auf, wie ihr zuhört. Wer schon etwas hat, bekommt noch mehr. Wer nichts hat, verliert auch das, was er zu haben glaubt. 19. Jesus, Mutter und seine Brüder kamen zu ihm. Aber sie konnten nicht zu ihm kommen, weil so viele Leute da waren. 20. Jemand sagte zu Jesus, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. 21. Jesus sagte, meine Mutter und meine Brüder sind die Menschen, die Gottes Wort hören und tun, was er sagt. 22. Eines Tages stiegen Jesus und seine Jünger in ein Boot. Jesus sagte, wir fahren auf die andere Seite des Sees. Und sie fuhren los. 23. Während der Fahrt schlief Jesus ein. Plötzlich kam ein starker Sturm. Das Boot wurde voll Wasser und sie hatten Angst. 24. Die Jünger weckten Jesus auf und sagten, Meister, Meister, wir sterben. Jesus stand auf und sprach zum Wind und zum Wasser. Der Sturm hörte auf und es wurde still. 25. Jesus fragte, wo ist euer Glaube? Die Jünger hatten Angst und waren erstaunt. Sie sagten zueinander, wer ist dieser Mann? Sogar der Wind und das Wasser gehorchen ihm. 26. Sie fuhren in das Land der Gerasener. Das liegt gegenüber von Galiläa. 27. Als Jesus aus dem Boot stieg, kam ein Mann aus der Stadt zu ihm. Der Mann hatte Dämonen. Er trug keine Kleidung und wohnte nicht in einem Haus. Er wohnte in Gräbern. 28. Als der Mann Jesus sah, schrie er. Er fiel vor Jesus nieder und rief laut, Jesus, Sohn Gottes, was willst du von mir? Bitte quäle mich nicht. 29. Jesus hatte dem bösen Geist befohlen, aus dem Mann herauszukommen. Der Geist hatte den Mann schon oft gequält. Man hatte ihn mit Ketten gefesselt, aber er hatte die Ketten zerrissen. Der Dämon trieb ihn in die Wüste. 30. Jesus fragte den Mann, wie heißt du? Der Mann sagte, Legion. Denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. 31. Die Dämonen baten Jesus, sie nicht in den Abgrund zu schicken. 32. Dort war eine große Herde Schweine auf einem Berg. Die Dämonen baten Jesus, in die Schweine fahren zu dürfen. Jesus erlaubte es ihnen. 33. Die Dämonen verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Die Schweine rannten den Berg hinunter in den See und ertranken. 34. Die Hirten sahen, was passiert war. Sie liefen weg und erzählten es in der Stadt und auf den Feldern. 35. Die Leute kamen, um zu sehen, was passiert war. Sie kamen zu Jesus und sahen den Mann. Er saß bei Jesus, war angezogen und sprach vernünftig. Früher hatte er Dämonen. Die Leute hatten Angst. 36. Die Leute, die alles gesehen hatten, erzählten, wie der Mann geheilt worden war. 37. Alle Leute aus der Gegend baten Jesus, wegzugehen. Sie hatten große Angst. Jesus stieg in das Boot und fuhr zurück. 38. Der Mann, der von den Dämonen befreit worden war, bat Jesus, mit ihm gehen zu dürfen. Aber Jesus schickte ihn weg. 39. Jesus sagte, geh nach Hause und erzähl allen, was Gott für dich getan hat. Der Mann ging und erzählte in der ganzen Stadt, was Jesus für ihn getan hatte. 40. Als Jesus zurückkam, freuten sich die Leute. Alle warteten auf ihn. 41. Ein Mann namens Jairus kam zu Jesus. Er war der Chef der Synagoge. Er fiel vor Jesus nieder und bat ihn, in sein Haus zu kommen. 42. Denn Jairus hatte eine Tochter. Sie war ungefähr 12 Jahre alt und lag im Sterben. Jesus ging mit Jairus. Viele Leute drängten sich um Jesus. 43. Eine Frau war schon seit 12 Jahren krank. Sie hatte viel Blut verloren. Sie hatte alle Ärzte bezahlt, aber niemand konnte ihr helfen. 44. Die Frau ging von hinten an Jesus heran und berührte seine Kleidung. Sofort hörte das Bluten auf. 45. Jesus fragte, wer hat mich berührt? Alle sagten, ich war es nicht. Petrus sagte, Meister, so viele Leute drängen dich. 46. Aber Jesus sagte, jemand hat mich berührt. Ich habe gespürt, dass Kraft von mir weggegangen ist. 47. Die Frau sah, dass sie es nicht geheim halten konnte. Sie kam zitternd und fiel vor Jesus nieder. Sie erzählte allen Leuten, warum sie Jesus berührt hatte und dass sie sofort gesund geworden war. 48. Jesus sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. 49. Während Jesus noch redete, kam jemand von Jairus und sagte, deine Tochter ist tot. Du brauchst Jesus nicht mehr zu holen. 50. Jesus hörte das und sagte zu Jairus, hab keine Angst. Glaube nur, dann wird deine Tochter gerettet. 51. Als Jesus in das Haus kam, ließ er nur Petrus, Johannes, Jakobus, den Vater und die Mutter des Kindes hinein. 52. Alle weinten und waren traurig. Aber Jesus sagte, weint nicht. Sie ist nicht tot, sie schläft nur. 53. Die Leute lachten über Jesus, weil sie wussten, dass das Mädchen tot war. 54. Jesus nahm das Mädchen an der Hand und rief, Kind, steh auf. 55. Da kam das Leben zurück in das Mädchen. Sie stand sofort auf. Jesus sagte, gebt ihr etwas zu essen. 56. Die Eltern waren sehr erstaunt. Aber Jesus sagte ihnen, sie sollen niemandem erzählen, was passiert war.